beugt unter Sorgen und Leid. Jesus ist immer zum Helfen bereit. Er ist der all deinen Kummer versteht. Nimm dir nur Zeit für das ernste Gebet. All deine Tränen, dein Kummer und Leid, bring es zu ihm, der vollkommen befreit. Keiner wie er, der dich versteht. Nimm dir nur Zeit für das dich nun in die Stille hinein. Sei ein Moment mit dem Heiland allein, der deine Ängste und Schmerzen versteht. Deine Tränen, dein Kummer und Leid, bring es zu ihm, der vollkommen bereit.